Klar muss das Leben aufregend und spannend sein. Doch dieser ständige Wechsel spannt mich ein. Kannst du mir nicht sagen, was du denkst? Sind es zu viele Fragen ohne Antwort schon längst? Glaub ich nicht mehr an das, was mich antrieb. Was mich selbstbewusst gemacht hat, instand hielt. Du tust so, als wäre ich unter vielen anderen etwas Besonderes, doch behandelst mich wie einen anderen Mensch. Wenn ich mit dir rede, Gedanken da lege, und wenn du gehst, schenkst du mir keinen Blick. Ich verstehe, ich find's respektlos, mir zu sagen, ich mag dich, wenn es endlich an diesem Satz kein Wort war. Es ist deiner Meinung nach nichts passiert. Was? Verarschst du mich? Hey, was ist das hier? Oh Mann. Antwortest auf keine SMS und zeigst mir somit, dass du keinen Wert auf mich legst. Dankeschön. Ich seh so etwas nicht dort wie zwischen uns beiden. Nein, es ist etwas Besonderes zwischen uns beiden. Ja, und genau das schätze ich zwischen uns beiden. Aha. Und deshalb sollte es für immer zwischen uns bleiben. Für immer. Ich seh so etwas nicht dort wie zwischen uns beiden. Nein, es ist etwas Besonderes zwischen uns beiden. Ja, und genau das schätze ich zwischen uns beiden. Aha. Und deshalb sollte es für immer zwischen uns bleiben. Für immer. Auch wenn ich aus einer Fliege einen Elefant mach. Doch jedes Mal, wenn du das tust, ändert sich die Klange. Leider. Und damit meine ich keine Töne, sondern das Gefühl, was du mir gibst. Sag doch, wenn du es nicht leiden kannst. Wenn ich dir auf den Sack gehe im übertragenen Sinne, mich jetzt Plage empfindest, ohne es zu sagen, verschwindest. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Warum auch? Es trennen uns Zentimeter. Ich komm mir vor wie Unkraut. Einerseits bin ich bei dir, andererseits fühle ich mich überflüssig. Andererseits geh ich nicht weg, andererseits wär es klüger, würde ich. Hör auf zu lügen, diese dummen, bedeutungslosen Phrasen. Kannst du mir es denn gar nicht ohne Umwege verraten, wie du es wirklich siehst? Die reine Wirklichkeit, so dass du mir wirklich zeigst, wie du das alles wirklich meinst. Ich mach mir keine Hoffnung, nein, auf weiteres. Aber ich will nicht, dass das zwischen uns an diesem Scheiß zerbricht. Ich seh so etwas nicht dort wie zwischen uns beiden. Nein, es ist etwas Besonderes zwischen uns beiden. Ja, und genau das schätze ich zwischen uns beiden. Aha. Und deshalb sollte es für immer zwischen uns bleiben. Für immer. Ich seh so etwas nicht dort wie zwischen uns beiden. Nein, es ist etwas Besonderes zwischen uns beiden. Ja, und genau das schätze ich zwischen uns beiden. Aha. Und deshalb sollte es für immer zwischen uns bleiben. Ich seh so etwas nicht dort wie zwischen uns beiden. Nein, es ist etwas Besonderes zwischen uns beiden. Ja, yeah. Und genau das schätze ich zwischen uns beiden. Aha. Und deshalb sollte es für immer zwischen uns bleiben. Für immer. Ich seh so etwas nicht dort wie zwischen uns beiden. Nein, es ist etwas Besonderes zwischen uns beiden. Ja, yeah. Und genau das schätze ich zwischen uns beiden. Aha. Und deshalb sollte es für immer zwischen uns bleiben. Für immer. Für immer.